Stille Tänze von Walter Zimmermann spielt uns ein Ensemble um den Pianisten John McAlpine. Da gibt es zum Beispiel Erd-Wasser-Lufttöne für Posaune, Klavier und Streichglasspiel oder auch Wolkenorte für Harfe. Thank you. Thank you. Schatzen, Aura. Bewegt. Thank you. himmlisch im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Die Harfenistin Gabriele Emde hat hier gerade aus den stillen Tänzen von Walter Zimmermann Wolkenorte für Harfe gespielt und im Anschluss jetzt magische Duette von Rainer Rubbert mit Eugene Kim und Yia Ju Annika Lee. magische Duette von Rainer Rubbert mit Eugene Kim und Jia Yu Annika Lee im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das Leben ist nicht schwarz-weiß, aber die Musik hier jetzt schon. Nero e Bianco von Toni Völker mit dem Polarity Percussion Ensemble. Thank you.

Esposizione Nero e Bianco von Toni Völker für Percussion Quartett hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit dem Polarity Percussion Ensemble. Branenwelten 6 von Robert Platz hören wir mit Lennart Scheuren und Ensemble.

Branenwelten 6 von Robert H.P. Platz mit Leonard Scheuren und Ensemble.